Hallo und herzlich willkommen zur 20. regulären Ausgabe des E-Government Podcast. Wir sind Matthias Fein und Thorsten Frenzel. Ja, die erste Ausgabe in 2017. Ich würde euch eigentlich noch ein gutes Neues wünschen, aber heute am 17.01. ist es doch ein bisschen spät. Aber wie ihr schon gehört habt, die 20. richtige, also reguläre Ausgabe. Das heißt, in 5 Folgen haben wir Silberhochzeit. Hätte ich jetzt gerne noch einen Kommentar vom Thorsten gehabt, aber der muss noch seinen Tee holen. Völlig in Ordnung. Als guten Neujahrsvorsätzen verzichten wir heute auf Bier und trinken Tee und Wasser. Und als erstes in diesem Jahr haben wir heute eine reine News-Folge für euch mit sehr, sehr vielen interessanten Neuigkeiten, natürlich auch ein paar Kuriositäten, allerlei. Ein paar Veranstaltungen haben wir und 2, 3 Hausmeisterthemen haben wir auch, oder? Genau, ein paar Hausmeisterthemen haben wir und Veranstaltungen. Das Besondere, wir haben davon eine gemeinsam besucht. In der Tat. Ja. Ausnahmsweise. Komischerweise. Ja, würde ich doch sagen, Thema haben wir heute nicht. Das kommt im nächsten Monat wieder, deswegen fangen wir doch direkt an mit News. Und du fängst los. Ich fange los und zwar fange ich an mit das neue Open Data Gesetz des Bundes oder besser gesagt die Erweiterung des E-Government Gesetzes des Bundes. Und zwar hat der Bund da jetzt sich das Thema Open Data ein bisschen mehr vorgenommen und hat, naja, die einen sagen eher halbherzig, die anderen sagen ganz schön viel reingeschrieben und damit alle Bundesbehörden quasi oder fast oder ein bisschen verpflichtet, ihre Daten offen zu legen oder teilweise ihre Daten offen zu legen. Wir haben dazu 4 Artikel, das heißt 3 Artikel und eine Sendung bei Detektor FM, die wir euch verlinken. Lesen und reinhören bringt sehr viel. Und Meinung dazu bilden. Wer von den beiden hat recht? Zu viel oder halbherzig? Genau. Also ich glaube, an der Auswahl der Links kann man unsere Meinung schon ab. Aber lasst euch nicht beeinflussen. Ja, ich mache weiter mit dem schönen Bundesland Thüringen, denn die haben jetzt ein Informationsregister gestartet. Mit dem Ziel, einfach leichter Zugang zu wichtigen amtlichen Informationen zu haben und zu finden. Und da sind alle Kommunen in Thüringen erstmal aufgerufen, da auch wirklich Daten in dieses Register einzupflegen. Also Thüringen macht auch ein bisschen in Richtung Open Data mittlerweile. Ja. Machen Sie mal. In Thüringen geht's voran, weil Thüringen macht auch ein Informationsfreiheitsgesetz, was sehr weit geht. Mal sehen, was da kommt. Da warten wir alle ganz drauf. Ja, wenn es ähnlich gut ist wie die Bratwurst, dann kann man sicherlich begeistert sein. Genau, ich mache weiter mit dem nächsten Thema. Und zwar unser Verkehrsminister. Dobrindt plant digitale Fahrkarte für alle Städte. Und zwar hat sich unser Herr Verkehrsminister was Schönes ausgedacht. Und zwar das E-Ticket Deutschland. Damit soll man alle öffentlichen Verkehrsmittel mit einer einzigen Karte ja, benutzen dürfen können. Finde ich ein tolles Projekt. Ja. Es ist auch dran gedacht, das Ganze auf Smartphones und so und Ähnliches zu bringen per NFC. Macht ja Sinn. Nur glaube ich, dass das nichts wird, weil nämlich nicht ein einziges Verkehrsmittel außer der Bahn gehört dem Bund. Das ist alles Städte- und Gemeindesachen. Da wird es schwierig, ja. Da wird es schwierig. Vielleicht kann man dann irgendwie so angeben, hauptsächlich fahre ich halt in der und der Stadt oder in der und der Stadt und kann das dann. Gibt es da irgendwelche Sonderkonditionen? Da musst du ja wahnsinnig viele Sonderkonditionen machen. Ne? Über das Abrechnungssystem habe ich noch überhaupt gar nichts gelesen, aber das lag eher daran, dass ich das Thema für zu groß halte. Das ist was Nettes für einen Wahlkampf, aber ich glaube, für mehr taugt es auch nicht. Klar, wir haben Wahljahr, da kommt sowas erstmal ganz gut. Gut, dann mache ich weiter mit Open Data, aber außerhalb von Deutschland, denn die Kollegen in Slowenien haben jetzt auch ein Open Data Portal gestartet. Und zwar Ende letzten Jahres. Und da sind immerhin schon über 170 Datensätze drin. Stand Anfang Januar diesen Jahres. Vielleicht sind es schon ein paar mehr geworden mittlerweile. Aber man sieht tatsächlich, das Thema Open Data oder Open Data kommt immer weiter in Bewegung, in Schwung. Ganz witzig finde ich den Namen des Portals, OPSI. Wer weiß, was das auf Slowenisch heißt. Ja, Open Portal Slowenien Informationen. Also wahrscheinlich nicht. Ja, aber auch da geht's voran. Ja, ich mache weiter mit E-Government quasi offline. Nee, richtig offline ist das auch nicht. Also es ist mehr so E-Government vor Ort. Und zwar kann man jetzt im Rathaus von Troisdorf, da steht jetzt ein Ausweisautomat. Ja, Ausweisautomat ist vielleicht ein bisschen zu viel des Guten. Also ich kenne diese Dinger von diversen Messen, habe da auch schon verschiedene ausprobiert. Das ist halt ein Automat, da kann man seine Daten eingeben, ein Passfoto machen, wo man ausdruckslos guckt. Das sagt einem dieser eingebaute Computer auch, ob es ausdruckslos genug ist. Und seine Fingerabdrücke abgeben. Unterschrift kann man auch noch dazu. Schwerverbrechermäßig. Genau. Ausdruckslos gucken. Übe ich mit meiner Tochter manchmal. Das stelle ich mir sehr amüsant vor, wie ihr euch beide gegenüber sitzt und ausdruckslos guckt. Genau. Wer zuerst lacht, hat verloren. So ist es. Und ich mache gleich weiter mit dem nächsten. Das ist leider, es ist kein Lacher, sondern es ist mal eine Innovation. Machst du weiter? Echt? Das ist schon mal eine Innovation zum Thema. Ach, das machst du, okay. Doch, das mache ich. Du quatschst mir mal rein. Entschuldigung. Es ist eine Innovation zum Thema Wahlkampffinanzierung bzw. Parteienfinanzierung. Und zwar ist das, gibt es in Seattle den sogenannten Democracy Voucher. Und da bekommt jeder Wahlberechtigte in Seattle vier Voucher à $25. Und mit diesen vier Vouchern kann er seine Kandidaten finanzieren. Er kann entweder alle vier Voucher an einen Kandidaten geben oder vier verschiedenen Kandidaten jeweils einen Voucher. Ist mal eine innovative Geschichte. Ja, ist halt in Seattle und in den USA ist Wahlkampffinanzierung doch ein bisschen was anderes als bei uns. Ja, jetzt hast du meine Vorbereitung ein bisschen durcheinander gebracht. Jetzt muss ich mal schauen, was ich als nächstes dann habe. Den E-Government Report 2016. E-Government Report 2016. Okay. Kann ich aber auch ein bisschen was zu sagen. Und zwar gibt es den EU E-Government Report von 2016 und der zeigt ein ungleichmäßiges Wachstum in den einzelnen Ländern. Was erstaunlich ist, wirst du sicherlich gleich heraussehen auf der Karte. Die Karte ist unten. Deutschland ist weit vorn. Das ist allerdings überraschend. Überdurchschnittlich gewachsen. Dann haben wir die durchschnittlichen. Da haben wir so Spanien, Portugal, Malta, moderat. Haben wir relativ viele. So Polen, die Tschechien, Italien, Großbritannien. Und keine Daten available. Was ist das? Ja. Auch ein paar. Ja. Du hast aber für das nächste ein kompliziertes Wort. Ein kompliziertes Wort. Ach ja, das ein wunderschönes Wort. Ein Online-Zugangsverbesserungsgesetz ist es nämlich in den Bundestag gekommen. Da geht es im Prinzip darum, dass sich das Bundeskabinett jetzt gedacht hat, wir wollen E-Government weiter vorantreiben und wir brauchen jetzt ein einheitliches Verwaltungsportal. Höre ich da unseren Vorschlag raus? Ich glaube, die haben unseren Podcast gehört, ja. Ich habe auch schon einen Screenshot, einen von mir fabrizierten Screenshot getwittert auf unserem Account. Ja, das ist auf jeden Fall, geht es tatsächlich jetzt mal los in die richtige Richtung und wenn ich das richtig in Erinnerung habe, geht es in diesem Online-Zugangsverbesserungsgesetz oder auch kurz OZG, war das so? OZG? Ja, OZG, würde genau. Sinn machen, ja. Ja. Da soll dann die, ja, die Macht beim Bund liegen, sage ich mal. Das wird von den Ländern quasi so weggenommen und auf Bundesebene verlagert, sodass die dann auch vorgeben müssen, was muss getan werden und auch den Hut aufhaben. Was ich in dem Fall tatsächlich für sinnvoll halte, weil Föderalismus, das hat man auch schon ein paar Mal ist nicht immer so gut. Jetzt haben wir die News ein bisschen komisch sortiert. Zu dem Thema kommt unten noch was, etwas später. Macht dir nichts. Nee, aber ich mache gleich mal weiter mit einem weiteren Dienst des Bundes. Und zwar Punkte in Flensburg online abrufbar. Ja, wer sich jetzt denkt, das war ja schon immer möglich, der hat recht. Der Unterschied zu dem neuen Dienst, ich habe ihn gleich mal ausprobiert, ist, dass ich jetzt nicht mehr meine Punkte beantragen kann online und dann irgendwann einen Brief nach Hause bekomme. Nein, ich bekomme das PDF des Briefes, der mir sonst zugeschickt werden würde, direkt online angezeigt. Ja, immerhin. Das ist schon mal ein Fortschritt. Ja. Warum man noch ein PDF machen muss, weiß ich jetzt zwar nicht genau, aber... Damit du es ausdrucken kannst. Ja. Aber es funktioniert ganz gut. Also ich will darüber nicht meckern. Also das ist ein Dienst, der funktioniert. Es ist keine Schönheit. Es ist auch keine Ausgeburt an Nutzerfreundlichkeit oder Usability. Es ist ein Dienst, der funktioniert und Punkt. Ja, dann mache ich mal weiter und seit gefühlten Ewigkeiten ist endlich wieder mal Österreich mit dabei. Ja, auch nur indirekt. Also, so halbwegs. Eigentlich geht es ums Land Hessen, weil die holen sich jetzt für die ganze Digitalisierung und die Government österreichische Expertise ins Boot. Und zwar soll der gebürtige Linzer Roland Jabkowski den Finanzminister Thomas Schäfer als Co-CIO unterstützen. Oh, wer Co, der Co. Wer Co, der Co, ja. Belehre mich eines Besseren, mir sagt jetzt der Name Roland Jabkowski erstmal nicht dramatisch viel. Mir auch nicht. Wir sind aber auch keine Österreicher. Wir sind keine Österreicher, aber wir wissen, die Österreicher sind, was E-Government angeht, immer noch vor uns. Kann also erstmal, man könnte meinen, dass es eine gute Idee ist. Ja, ich denke schon. Also schaden wird es nicht. Dann mache ich gleich weiter. Und zwar will die Bundesregierung den elektronischen Personalausweis stärken. Ja, jetzt wird der eine oder andere denken, das habe ich ja schon mal gehört. Hat er auch recht. Und zwar existiert der neue Personalausweis jetzt, der nicht mehr neuer Personalausweis heißt, sondern nur noch ENPA, der existiert jetzt seit 6 Jahren, glaube ich. Seit 2010, ja. Ja, 6 Jahre. 6, 7 Jahre. 10, 11, ja. Ja. Und der kommt nicht so richtig zum Fliegen. Überraschenderweise. Und da hat jetzt die Bundesregierung beschlossen, wir machen ein bisschen was. Wir investieren und zeigen unseren Bürgern, wie man das Ding noch besser nutzen kann. Ganz speziell die ID-Funktion, na klar. Ja, war doch auch ein Teil davon, dass so ein Ausweis gar nicht mehr ohne ID freigeschaltet wurde, genau, ausgeliefert wird. Also, Entschuldige. Bisher war es so, dass die ID-Funktion default ausgeschaltet war. Nee, stimmt nicht. Die war default an und man konnte die beim Amt, beim Abholen des Ausweises ausschalten lassen. Das heißt, der Bürger musste gefragt werden, ob er die Funktion ausgeschaltet haben möchte. Das haben sie umgedreht und es wird jetzt so sein, dass die anbleibt. Das ist ein erster Schritt in die richtige Richtung. Bitte nicht. Dann haben sie ein bisschen was an dem Beantragungsprozess für die Zertifikate getan, wobei ich da das noch ein bisschen hinterfragen möchte, was da alles hinten dran hängt. Ja, vielleicht kriegt man noch eine Auskunft. Ja, auf jeden Fall, es ist schön. Ihr wisst, wir beide sind Fans des Personalausweises und wir finden es schön, wenn man den noch mehr einsetzen kann. Gut, dann mache ich weiter mit dem Kreis Friesland. Ich bin ganz schön sprunghaft heute. Ne? Thüringen, Slowenien, Friesland. Dort wurde die Bürgerbeteiligungsplattform ab sofort als Liquid Friesland 2.0 zur Verfügung gestellt. Sprich, die bisherige Bürgerbeteiligungsseite ist jetzt auch mobilfähig. Wir stellen eine mobile Seite zur Verfügung. Was sicherlich Sinn macht. Heutzutage im Internet, ich habe mir die Seite auch mal angeschaut, sie verhält sich mobilfähig. Es ist jetzt keine Augenweite an Seite, aber sie tut, was sie soll und man findet alles, was sie soll und man findet es auf jeden Fall besser, als man vorher konnte. Gehe ich zumindest von aus. Wer schon mal von der Piratenpartei gehört hat, der hat vielleicht auch schon von dem System Liquid Feedback gehört, mit dem die ihre internen Abstimmungen machen. Oder die machen sogar oder ein Online, heißt es nochmal, Online-Parteitag. Und eben diese Software läuft in Friesland schon eine ganze Weile in der Version 1.0. Und die haben es halt jetzt upgedatet und modernisiert quasi. Ist prinzipiell eine schöne Sache, dieses Liquid Feedback. Schwieriges Wort. Liquid Friesland klingt doch irgendwie ein bisschen flüssiges Weiß Friesland. Nicht, da ne? denke ich sofort an Küstennebel. Ja, oder ich habe jetzt Jever im Kopf gehabt, aber. Ja, wie war das, die Droge der Woche? Aber da kommen wir später dazu. Genau, ich bin dran und zwar hat sich unser Innenminister Lothar de Maizière jetzt. Das war der andere. Ach, der andere? Lothar war der andere. Ah, das de Maizière. Stimmt. Das stimmt. Thomas. Der Thomas de Maizière. Das ist ein bisschen länger her. Das ist ein bisschen. Das zeigt, wie alt ich bin. Der Thomas de Maizière hat sich jetzt nach 5 Jahren Bedenkzeit endlich dazu entschieden, dass Deutschland an der Open Government Partnership teilnimmt. Gut, jetzt muss ich zur Ehrenrettung sagen, nicht er hat 5 Jahre Bedenkzeit gehabt, sondern das Innenministerium. Aber jetzt endlich sind wir dabei. Und wir gehören jetzt auch zu den 70 Staaten, die sich vorher vor uns entschieden haben. Wunderbar, kann nur bergauf gehen. Aber trotzdem wieder mal bezeichnen, ne? 70 Staaten und 5 Jahre. Ja. Ja, das so ein Schritt will wohl überlegt sein. Also, sie ist nicht so negativ. Nee, ich bin total positiv. Ja, dann mache ich weiter mit der Bayern-ID-Initiative. Denn im Rahmen dieser haben Unternehmen im Freistaat ein Paket mit Diensten rund um den Einsatz elektronischer Identitäten geschürt. Unter anderem eine sehr interessante Namensgebung: SK Identity Mobile EID as a Service. Ui, ja. Von der Firma EXEC. Aha. Die stellen im Prinzip elektronische Identitätsdokumente, ich habe nur schwierige Wörter heute, in eine sichere und mobil nutzbare Cloud. Also eine Cloud-Identität stellen die dir zur Verfügung. Mhm. Ich habe es mir noch nicht genau angeschaut, es klingt aber nicht ganz schlecht. Also die sind auch vom TÜV Informationstechnik zertifiziert worden. Muss man sich mal anschauen. Definitiv. Also hast du schon? Ich habe noch nicht. Weil ich habe mal geschaut, man kann sich dafür anmelden, dass man da mitmacht. Ja, dann werde ich das mal tun. Sollten wir uns mal anschauen. Das klingt echt nicht uninteressant. Wir behalten das mal im Auge, vielleicht kriegen wir jemanden ans Mikrofon von da. Die Frau Eigner ist auf jeden Fall begeistert. Das ist schön. Ich mache gleich weiter. Und zwar hat sich wieder mal die Android-Phones wieder. Was? Startup. Die Startups, genau. Es hat sich wieder mal ein Startup an das Thema mobile Unterschrift gemacht. Mobile digitale Unterschrift gemacht. Wer uns aufmerksam hört, hat schon von einigen Startups zu dem Thema gehört. Die hier gehen jetzt einen ganz anderen Weg ein. Das ganze Ding heißt Sketch-ID. Und zwar unterschreibt man da tatsächlich auf seinem Bildschirm mit dem Finger und durch diverse Verfahren wird diese Unterschrift identifizierbar und immer wieder erkennbar. Wie sie das genau machen, habe ich noch nicht so rausgefunden. Geht da um Hash-Werte und alles Mögliche. Man kann es ausprobieren, wir verlinken das. Ich habe es ausprobiert. Ja, man hat halt einen blauen Bildschirm und dann schreibt man drauf. Einfach mal anschauen. Ich bin gespannt, was draus wird. Ich halte es für eher, wie sagt man so schön, eine Brückentechnologie. Weil wozu muss ich auf einem Display mit meinem Finger unterschreiben, wenn ich das Ganze doch als digitale Signatur schon irgendwo anders haben könnte? Man wird sehen, wie gut es rauskommt. Jo, na dann machen wir weiter. News sind wir durch. Dann geht's weiter mit Kurioses. Kurioses. Und da haben wir was Schönes gefunden. Behördendeutsch leicht gemacht. Kommt aus Baden-Württemberg. Behördendeutsch ist ja für viele Menschen nachvollziehbarweise unverständlich, weil was da für Ausdrücke sind, ich denke nur an Online-Zugangsverbesserungsgesetz. Ja, im ersten Versuch. Gut, oder? Hat man sich jetzt gedacht, man versucht, das Behördendeutsch in leichte Sprache umzuwandeln. Leichte Sprache in der Verwaltung, und da gibt es auch ein PDF-Dokument dazu. Wir verlinken den Artikel natürlich, und in dem Artikel ist wiederum das PDF verlinkt. Brauchen wir, glaube ich, nicht beides extra machen. Ziel des Ganzen ist, dass sich Verwaltungsmitarbeiter gegenüber dem Antragsteller etwas besser verständlich machen können. Weißt du, was ich besonders witzig daran finde? Kennst du den Slogan, womit Baden-Württemberg für das Land Baden-Württemberg wirbt? Erleuchte mich. Wir können alles außer Hochdeutsch. Also ich habe noch nicht in das PDF reingeschaut, ob das dann auf Schwäbisch drinsteht. Das würde die ganze Sache wiederum verkomplizieren. An sich aber eine sehr lustige Geschichte, die aber durchaus auch einen gewissen Sinn hat. Genau. Ich habe auch noch was Kurioses gefunden, und zwar diesmal vom Landratsamt München. Und zwar, das Landratsamt München hat einen YouTube-Kanal und hat ziemlich aufwendige, ja, wie soll ich sagen, Werbe-Image-Videos da reingestellt, die nicht eines gewissen Witzes entbehren. Reinschauen lohnt sich da auf jeden Fall mal. Das ist, verlinken wir. Ja. Dann geht's weiter mit Allerlei. Ja, Allerlei, wie ihr wisst, verlinken wir immer unserer Meinung nach besonders lesenswerte Artikel, Studien oder Statements. Zum Beispiel haben wir diesmal mit dabei, dass Frau Merkel gemeint hat, dass es Deutschland drohe, ein digitales Entwicklungsland zu werden. Wenn das die Frau Merkel schon sagt, dann ist es zumindest auf höchstmöglicher Stelle schon mal angekommen. Ich habe auch noch ein Video mit reingetan von einem Vortrag vom 33C3, also vom Chaos Communication Congress, der jetzt zwischen den Jahren in Hamburg stattgefunden hat. Und da geht es um Smart Cities. Und nach dem Vortrag habe ich mir gedacht, ob Smart Cities jetzt wirklich so eine gute Idee sind? Dieses und vieles weiteres, digitale Verwaltung, Nutzen und E-Kompetenz als Treiber der Akzeptanz, Verwaltungsangestellte als E-Government-Motor. Auch ein sehr spannendes Thema, weil wer schon mal mit Verwaltung zu tun hat, der kann sich unter Umständen vorstellen, dass das ein bisschen, ne? Aber die Ideen, die da drinstehen, sind ganz gut. Müssen halt die Verwaltungsmitarbeiter auch lesen. Dann sollte man es mal ausdrucken vielleicht und faxen. Ja, dieses und vieles weiteres. Wie gesagt, Allerlei ist eigentlich unsere interessante Lesestoffkategorie. Da solltet ihr auf jeden Fall euch mal durchklicken. Genau, und wir machen gleich weiter. Veranstaltungen. Und zwar, Matthias und ich haben an einem Online-Workshop teilgenommen. Richtig. Zum Thema Open Government Data oder Open Data. Der war ganz interessant. Hätte ein bisschen mehr Pfeffer gebraucht. Ein bisschen Pep hätte nicht geschadet, ja. Aber inhaltlich gut gemacht. Waren leider nicht so viele Teilnehmer dabei. Also wir verlinken hier mal die Folien. Die Folien sind inhaltlich korrekt und gut und schön aufbereitet, gut lesbar. Auch der Workshop war ganz nett. Nette Gespräche geführt. Dadurch, dass wir so wenig Teilnehmer waren, gab es doch gute Dialoge. Richtig. Dennoch bin ich voll bei dir. So ein paar Leutchen mehr da drin würde nicht schaden. Das würde den Informationsaustausch sicherlich noch weiter anregen. Genau. Was mich anfangs ein bisschen irritiert hat, ist, dass von Anfang an die Mikrofone offen waren und von Anfang an das nicht wie ein Webinar aufgezogen war, wo man erstmal zuhört und dann am Ende Fragen stellt oder zwischenrein sich melden kann, sondern dass man von Anfang an dazwischen grätschen konnte. Das fand ich ein bisschen irritierend. War aber, glaube ich, auch der Ansatz von den Kollegen, die das gemacht haben. Ja, habe ich bei der Einladung nicht so rausgelesen. Aber im nächsten Mal wissen wir es. Ich habe schon die nächste Einladung bekommen, habe sie schon weitergeleitet an meine Kollegen. Ich kann leider nicht teilnehmen, aber vielleicht ist Matthias wieder dabei. Ja, das ist die eine Veranstaltung, die wir haben. Und dann die, wo wir gemeinsam waren. Und dann gibt es natürlich noch eine. Thorsten, du hast vorhin schon einen Vortrag vom 33C3 erwähnt. Warst du denn da? Da? Natürlich. Ich habe es endlich geschafft. Ich könnte sagen, ich habe es endlich geschafft, nach 33 Jahren auf den Kongress zu gehen. Das wäre aber falsch. Seit ungefähr 10 Jahren versuche ich, Zeit zu finden, auf diesen Kongress zu gehen. Und jetzt hast du es geschafft. Und jetzt habe ich es endlich mal geschafft. Glückliche Fügung, Familienfeier im Norden und zufällig zwischen den Jahren auch dort gewesen. Ganz zufällig. Und ich habe auch ein Ticket bekommen, also es waren wirklich glückliche Fügungen, eine nach der anderen. Und was soll ich sagen, es hat sich gelohnt. Erzähl. Also das Chaos, der Chaos Communication Congress, der wird veranstaltet vom Chaos Computer Club Deutschland. Und jeder ERFA, das ist sogenannte Erfahrungsaustauschkreis, oder jeder Stammtisch, der sich CCC nah fühlt, hat die Möglichkeit, dort hochzufahren, daran teilzunehmen und dann dort auch sogenannte Assemblies zu veranstalten. Assemblies ist schlicht ein Tisch. Da sitzen ganz viele Nerds ringsrum und machen Dinge. Und machen Nerd-Sachen. Die machen Dinge, wo man sich denkt, ja, kann man machen. Warum? Und wenn man sich das näher anschaut, weil es geht. Ja, das die ist machen tatsächlich Dinge einfach, weil sie Bock drauf haben und nicht, weil hinterher irgendein finanzieller, wirtschaftlicher Vorteil für sie rausspringt. Die haben ein Problem, greifen es an und tun was damit. Das ist halt schon nett. War cool. War vor allen Dingen, wie heißt es so schön, es war die größte arschlochfreie Zone der Welt. Also es waren 12.000 Teilnehmer im einem der größten oder wahrscheinlich dem größten Kongresszentrum in Deutschland, im Hamburger CCH. Eine coole Stimmung. Einfach großartig. Also es ist keine Minute vergangen, wo nicht irgendwas passiert ist. Also ich habe eine Polonaise mit Hoverboards gesehen. Da sind 20 Leute mit Hoverboards hintereinander da einfach so durchgefahren. Warum? Weil es geht, weil es Spaß macht. Aber dann müssen sie ja durchgeschwebt sein. Kennen Sie nicht diese Hoverboards, die mit den Rädern, mit den zwei kleinen Rädern an der Seite, wo man so draufsteht? Für mich ist ein Hoverboard immer noch aus Zurück in die Zukunft 2, ne? Ja, dann zurück in die Gegenwart, die haben Räder. Okay, schade. Es war lustig. Also da war auch, ich war dort auch im Podcaster Assembly, vielleicht ein bisschen untertrieben Assembly. Das Ding heißt Sendezentrum. Das war ein großer Podcaster-Tisch, da konnten bis zu 8 Podcaster an einem Podcast gleichzeitig teilnehmen. Und was noch viel großartiger war, da war eine Bühne. Eine Bühne und davor schätzungsweise 200 Stühle. Und da waren Podcasts live performt. Das müssen wir auch mal machen. Live-Aufnahme, ungeschnitten. Live, ungeschnitten, vor und, Publikum. No Filter. No Filter mit reinreden und antworten und sehr cool. Vor allem das mit vor Publikum stelle ich mir sehr interessant vor. Das ist super interessant. Also das müssen wir irgendwie mal hinkriegen. Jetzt müssen wir bloß schauen, dass einer auch einer uns live spielt. Sehen will. Also hiermit dann der Aufruf, wer uns mal gerne live sehen möchte, einfach melden über die bekannten Kanäle, unsere Website, Twitter, Facebook. Ja. Ja. E-Mail geht auch. Fax nicht. Fax geht nicht, genau. Was aber auch geht, ist unser Audiokommentar-Anrufbeantworter. Richtig. Telefonnummer findet ihr auf den Seiten. Und am Ende der Sendung. Also wie gesagt, der 33C3. Coole Veranstaltung. Ich habe total viele Leute getroffen, gesehen. Irre. Man ist erstmal da total in einer ganz, ganz, ganz anderen Welt. Und was so faszinierend ist, das sind 12.000 Leute und die Veranstaltung funktioniert einfach. Es funktioniert einfach, weil jeder auf den anderen Rücksicht nimmt, den anderen hilft. Jeder der Teilnehmer ist nicht nur Teilnehmer, sondern auch Mitveranstalter. Da gibt es ein sogenanntes Engelsystem. Da konnte man sich anmelden und sagen, ich übernehme hier eine Schicht und mache zum Beispiel Türsteher oder ich räume die leeren Flaschen weg oder whatever. Ich mache den Videoschnitt, alles Mögliche. Da gab es jede Menge Möglichkeiten, sich zu beteiligen. Das Kuriose in diesem Jahr, am zweiten Tag haben sie das Engelsystem geschlossen, weil alle Schichten belegt waren. Weil zu viel mitmachen wollten. Zu viele wollten da einfach mitmachen. Krass. Ja, also ich wollte auch wenigstens eine kleine Schicht übernehmen, weil es gehört dazu. Aber keine Chance gehabt. Keine Chance. Null Chance. Nicht mal Flaschen einsammeln konnte ich, weil echt alle Schichten belegt waren. Aber es hat trotzdem Riesenspaß gemacht. Ich habe mit vielen Podcastern da gequatscht auch. Und ich habe sogar gepodcastet. Du hast gepodcastet. Ich habe gepodcastet mit meinem zweiten Podcast, dem Cyber-Cyber-Podcast. Den verlinken wir. Und da spreche ich mit meinem Kollegen da direkt vom 33C3. Die Aufnahmesituation war sehr cool. Wir saßen auf dem Fußboden im Kids Space. Da gab es eine ganze Etage, wo man Dinge aufgebaut hat, damit Kinder dort spielen können, damit Kinder betreut sind. Großartig. Vom obligatorischen Bällebad über Duplo-Steine jeglicher, also Duplo-Steine, Massen an Duplo-Steinen, wo die Kinder kreativ waren und gebaut haben, bis hin zu Lego-Steinen der Größe eines Ziegelsteins. Auch nicht schlecht. Wo die Kinder sich Häuser gebaut haben. Also so richtig mit reingehen und so. So richtig einen Turm, einen dreietagigen Turm haben die gebaut. Irre. Ja. Und so Kreativität war nicht nur bei den Kindern dort zu sehen, sondern in jedem Assembly war irgend echt was Cooles. Also ich kann nur sagen, es hat mir richtig Spaß gemacht und ich hoffe, da auch mal wieder hingehen. Ich wollte gerade fragen, nächstes Mal wieder, oder? Ich befürchte, da wird sich die Zeit nicht reichen. Man hat ja nicht jedes Jahr da oben eine Veranstaltung. Das kann man schon irgendwie geschickt arrangieren, wenn man es versuchen. Ja. Ja, auf jeden Fall, es war schön, hört euch meine Folge an, die ich da gemacht habe. Ja. Hausmeisterthemen. Genau. Die Hausmeisterthemen. Und zwar habt ihr ja bei der letzten Folge sicherlich bemerkt, wenn nicht, wäre ziemlich blöd, dass die Stimmen plötzlich zu dritt waren. Na gut, wir sind auch meistens zu dritt, nur heute sind wir zu zweit. Seltsame Dialekte. Ganz komische andere Menschen, scheinbar. Genau, scheinbar. Ich kenne die Menschen. Ich weiß, wer es ist. Ich kenne den Podcast. Und zwar ist es der geektalk.ch Podcast. Einer meiner dauerabonnierten Podcasts, wo ich jede Folge höre. Ich mag den Podcast sehr gern. Und die drei Jungs haben uns wirklich eine tolle und interessante und aufschlussreiche Sendung gemacht. Das war für uns wirklich interessant, weil das sind drei, ja, wie der Podcast-Name schon sagt, Geeks, Nerds. Auf jeden Fall sehr technikaffin. Und von denen mal zu hören, inwieweit die sich überhaupt mit E-Government schon beschäftigt haben oder wie weit das überhaupt Teil ihres Lebens ist. Das war für uns sehr, sehr interessant zu hören, dass das selbst in so einer Community von Technikaffin noch gar nicht so weit gediehen ist mit der Nutzung von E-Government. Ja, und auch trotzdem sehr schön, dass er eben, obwohl man das eben gemerkt hat, dass sie da mit diesem Thema nicht so wahnsinnig viel zu tun haben, trotzdem eine sehr, sehr gute und kompetente Folge gemacht haben und sich mit dem Thema auseinandergesetzt haben. Das stimmt. Hat mich sehr beeindruckt. Ja, ich fand es auch sehr schön. Die Jungs haben das sehr, sehr gut gemacht. Ich habe auch schon Kontakt zu den Jungs aufgenommen. Vielleicht kriegt man da so eine Cross-Podcast-Folge mal hin. Ein Mashup. Ein Mashup oder, ja. Es würde mich sehr freuen. Ja, jo. Aber nicht nur wir wurden bewichtelt, wir haben auch bewichtelt. Ja, und wir hatten beide, glaube ich, richtig Spaß. Es war durchaus amüsant, denn wir haben die Kollegen vom Sneakpot bewichtelt. Und die berichten immer über, ja, eigentlich Sneak-Previews, die sie im Kino sehen. Über Videospiele auch und über andere Themen. Und wir sind jetzt nicht in eine Sneak-Preview gegangen, sondern wir haben uns einfach ein Weihnachtsthema rausgesucht und wir haben den grandiosen Film Drei Haselnüsse für Aschenbrödel besprochen. Ja, zumindest ich bin alt genug, um da die Sneak-Preview überhaupt gesehen zu haben. Damals gab es sowas, glaube ich, noch nicht. Ja, es hat uns sehr viel Spaß gemacht und es ist anscheinend auch angekommen. Die haben in der Folge 470 über ihre Wichtelgeschenke gesprochen. Ich sage hier Geschenke, weil da gab es beim Pottwichteln ein kleines Problem. Die haben einfach zwei Geschenke bekommen von zwei verschiedenen Podcastern. Zwei. Auch nicht schlecht. Genau. Aber ihnen hat es scheinbar auch gefallen und die haben auch gutiert, dass wir uns auf die Essenz der Sendung quasi fokussiert haben. Ja. Und sie sind Franzen halt an den Enden immer sehr aus. Richtig. Und natürlich haben wir uns nicht nur auf das Thema, sondern auch auf ein Gimmick dieses Podcasts mit konzentriert, nicht wahr? Ja, das gehört ja zur Essenz. Wir haben uns auch mit Essenzen auseinandergesetzt. Wie nennen Sie das? Die Droge des Tages? Die Droge der Woche. Oder der Woche. Keine Angst, liebe Kinder. Handelte sich nur um, bei mir war es Whisky. Was war es bei dir? Bei mir war es auch Whisky. Bei dir war es auch Whisky. Wir haben uns mal etwas Besseres als Bier gegönnt. Genau. Und im Sneakpot wird da großen Wert drauf gelegt auf die Droge der Woche. Scheinbar ist mindestens einer der Teilnehmer Barkeeper oder zumindest gastronomisch angehaucht. Ja, kann ich gut nachvollziehen. Kenn da auch wen? Ich kenne da auch einen. Ziemlich gut. Ja, machen wir gleich weiter mit unserem letzten Punkt des Hausmeister-Themas. Und zwar, ihr habt im letzten Jahr von uns eine Sonderfolge gehört zum Open Data Day aus München. Und was soll ich sagen? Wir sind dieses Jahr wieder dabei. Der Open Data Day findet am 4. März bundesweit statt. Und München ist dabei. Gleiche Location wie im letzten Jahr. Hoffentlich bohren sie diesmal nicht so im Nachbarraum, sodass man mehr Audioaufnahmen verwenden kann. Und wir sind dabei und werden Interviews führen, werden uns das Ganze anschauen. Und vielleicht habe ich ja auch ein kleines Projekt, was ich damit einbringen kann. Da wäre ich mal gespannt. Ah, du kennst es, aber das bleibt noch verschwunden. Ich sag auch nichts. Genau. Gut, dann haben wir fertig, oder? Haben fertig. Also wir sind heute mal ausnahmsweise schnell. Dann bedanken wir uns für das treue Zuhören im letzten Jahr. Hoffen, dass ihr uns auch in diesem Jahr weiter die Ehre gebt. Und verabschieden uns. Einen wunderschönen Abend. Ja, morgen Mittag. Ein schönes Wochenende, je nachdem, wann ihr das hört. Lasset euch gut gehen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann hinterlasst doch einen Kommentar auf unserer Website oder in einem der Podcast-Verzeichnisse. Außerdem habt ihr die Möglichkeit, uns einen Audiokommentar zu schicken. Ruft dazu unseren Anrufbeantworter unter 08142 46 29 889 an.